Das Asthma bronchiale. Nach den allgemeinen Betrachtungen über den Atem wollen wir nun noch speziell das Krankheitsbild des Asthma bronchiale genauer betrachten. Jene Erkrankung, die schon immer ein besonders eindrucksvolles Beispiel für psychosomatische Zusammenhänge war. Als Bronchialasthma bezeichnet man eine anfallsweise auftretende Atemnot mit einer charakteristischen pfeifenden Ausatmung. Es liegt eine Verengung der kleinen Bronchien und Bronchiolen vor, die, nach Bräutigam, durch einen Krampf der glatten Muskulatur, einen entzündlichen Reiz der Atemwege und eine allergische Schwellung und Sekretion der Schleimhaut verursacht sein kann. Der Asthmaanfall wird vom Patienten als eine lebensbedrohliche Erstickung erlebt. Der Betroffene ringt nach Luft, atmet keuchend, wobei besonders die Ausatmung gedrosselt ist. Beim Asthmatiker greifen verschiedene Problemkreise ineinander, die wir trotz ihrer inhaltlichen Nähe aus didaktischen Gründen getrennt darstellen wollen.